SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon Ulrich Bassange. Jamaika, Mon Amour. Der Dichter Peter Paul Zahl lebt seit 1985 auf dieser Insel, ist dort verheiratet und hat Kinder. 1991 erfand Zahl einen schwarzen Privatdetektiv namens Roughneck, der seitdem Held seiner in Jamaika angesiedelten Serie von Kriminalromanen ist. Außerdem ist Peter Paul Zahl Verfasser eines jamaikanischen Kochbuches. Ursula Rütten porträtiert den Mann, der als gebürtiger Deutscher zu den bedeutendsten Gegenwartsautoren Jamaikas gehört. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Mein Weg nach Jamaika brauchte eine ziemlich lange Zeit. Mein Entschluss stand fest, im Gefängnis auszuwandern. Das Land sollte im Süden liegen und englischsprachig sein. Und kaum wurden 1982 die Tore meines Betongefängnisses geöffnet, flog ich davon. Mir eine Heimat zu suchen. Denn Berlin hatte sich zur Kenntlichkeit verändert. Zum Schlechteren und Flacheren hin. Redemption songs, redemption songs, redemption songs. Ein Mörder, ein Triebtäter, könnte ja etwas wie Strafbedürfnis, Sühnebedürfnis empfinden. Hier liegt der Fall anders. Von meinem Besuch auf Jamaika bei Peter Paul Zahl kannte ich diesen Bad Boy der deutschen Literaturszene vor allem als Fall Peter Paul Zahl, als Justizskandal. Zahl, Jahrgang 1944, ist gelernter Drucker. In Berlin der 60er und frühen 70er Jahre, also zu Straßenkampfzeiten der APO, geriet der linke Aktivist und Poet der antiautoritären Bewegung alsbald ins Fadenkreuz der damals hochnervösen Verfassungsschützer. Peter Paul Zahl war ursprünglich wegen eines von ihm gedruckten Plakats »Freiheit für alle Gefangenen« zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft setzte dann durch, dass diese Strafe in zweiter Instanz in eine Freiheitsstrafe umgewandelt wurde, ein halbes Jahr. Während dieses Berufungsverfahrens fanden in Zahls Druckerei täglich aufwendige Haussuchungen statt. Ergebnis? Die Druckerei ging zugrunde. Zahls kleine Kinder litten unter der zunehmenden Zerrüttung seiner Frau, die in eine Nervenheilanstalt musste. Auch die Ehe scheiterte unter diesen Belastungen. Das erklärt mindestens zum Teil Zahls Entschluss, seine Freiheitsstrafe nicht anzutreten, sondern mit falschen Papieren zu leben und so wenigstens die Kinder zuweilen sehen zu können. Als Zahl erkannt wurde, schossen die Polizisten auf ihn und verwundeten ihn schwer. Er versuchte zu fliehen, verletzte dabei einen der Polizisten. Im Namen des Volkes. Am 24. Mai 1974 verurteilte mich das Volk, 3 Richter und 6 Geschworene, zu 4 Jahren Freiheitsentzug. Am 12. März 1976 verurteilte mich in gleicher Sache das Volk, 3 Richter und 2 Geschworene, zu 15 Jahren Freiheitsentzug. Begründet mit der Notwendigkeit spezieller Abschreckung und damit, dass Zahl offenbar ein Feind des Staates sei und auch in der Haft noch mehrere Bücher, Gedichte und Prosa veröffentlicht habe. Im Namen des Volkes. Ich meine, das sollen die Völker unter sich ausmachen und mich da rauslassen. Prominente setzten sich für ihn ein, wie zum Beispiel Ernesto Cardenal, der ihn später nach Nicaragua einlud, Heinrich Böll, Günter Grass oder, wie eben im Originalton zu hören, Erich Fried. Es nutzte nichts. Peter Paul Zahl musste 2 Drittel seiner Strafe absitzen, zum großen Teil im Gefängnis Köln-Ossendorf. In jenen 10 Jahren wurde das Schreiben für ihn zum überlebenswichtigen Mittel. in sich die Utopie eines freien, selbstbestimmten Lebens wachzuhalten. Ich hatte die Karibik von der Musik her vorher schon immer fasziniert, durch die Vielfalt dieser Musik, dass eben so viele Unterschiede sind, so viele verschiedene Traditionen hier gibt, von Trinidad im Süden des Bahamas im Norden sind 3000 Kilometer, also auch von Ost nach Westen auch 3000 Kilometer. Und das Spannende ist eben, dass selbst die kleinste Insel hier eine Identität hat wie ein kleines Dorf in Deutschland, eine eigene Küche, eine eigene Musik auch entwickelt. Ich treffe ihn auf der Veranda seines Hauses in Long Bay. Auf dem Esstisch aus heimischem Zedernholz die landestypischen Craven A mit Filter und die von der Salzluft verkrustete Typenradschreibmaschine. Ein sanfter Passathauch biegt das eingespannte Papier und die Fächer der Kokospalmen in seinem Garten. Der Horizont? Eine klare stahlblaue Linie. Darüber ein lichtes Smaragdband mit den Federn kleiner weißer Wolken. Die Karibik. 3 Minuten den steinigen Hangweg hinunter über die Straße nach Port Antonio, ein fast einsamer Streifen gelben, feinkörnigen Sandes. Dann brechen sich die Schaumkronen warmer, glasklarer Wellen an den Füßen. In Long Bay, dem Fischernest in District Portland an der Ostküste Jamaikas, hat Peter Paul Zahl das englischsprachige, im Süden gelegene Land gefunden, das er als seine neue Heimat ersehnte. Jamaika, so nannten die längst ausgerotteten karibischen Ureinwohner die Tainos, dieses fruchtstrotzende Eiland im Westen der großen Antillen. Land des Wassers und der Wälder. Im heutigen Jargon heißt es mehr The Rock, der Felsen, eine Fläche etwa halb so groß wie Hessen. In den Blue Mountains, im Hinterland der Landeshauptstadt Kingston und Port Antonio, wächst eine der edelsten Kaffeesorten der Welt. Erst 1962 wurde Jamaika von der britischen Krone in die Unabhängigkeit entlassen. Seine knapp 2,5 Millionen Einwohner sind fast ausschließlich Schwarze und Mulatten. Out of many, one people. Es sind Nachfahren von Sklaven, hauptsächlich aus Westafrika oder die hier ansässig gewordenen Urenkel indischer und chinesischer Vertragsarbeiter, die die englischen Landlords nach der Aufhebung der Sklaverei 1838 ins Land auf ihre Zuckerrohrplantagen holten. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, it's a war. Allen gemeinsam ist das dies. Schwarze Mehrheit, die es in der Karibik gibt, seit dem 17. Jahrhundert, dass die ja aus so vielen Ländern aus Afrika kamen, von Mauretanien im Norden bis Kongo im Süden, ist eine Küstenlinie von 8000 Kilometern mit ganz vielen Völkern und Stämmen und ebenso vielen Sprachen. Die wurden bunt durcheinander gewürfelt, dass sie nicht mal einen Arbeitskollegen verstehen konnten. So wie man bei Ford in Köln ein Türken neben Italiener, neben einem Eskimo und so hat, weil es genauso unterschiedlich sind. Und die sollten, das ist auch dann in Deutschland, dieses gebrochene Deutsch. dann der gemeinsame, die Lingua Franca, der Gastarbeiter. Und dann fangen sie an, dieses Deutsch zu verhohnepiepeln, damit der Vorarbeiter es nicht mehr versteht. Und da wird eben die Sprache gebeugt und gebeutelt. Vokale werden vertauscht, Konsonanten werden vertauscht, es wird vereinfacht. Und alles wird gepfropft auf eine solide Grammatik aus Afrika, der größten Sprachgruppe, die hergekommen ist. Das ist die Twi, die Sprachgruppe, die von Ashantis, Fulani und so weiter gesprochen wird. Could you please welcome Dr. Louise Bennett? Jamaica people, I travel. Yes, my one time, you know. Jamaikas Kolonialgeschichte. Dargeboten als selbstironisches TV-Entertainment von Louise Bennett, Jamaikas Kulturbotschafterin, kurz Miss Lou genannt. And the European culture. Buck up an African culture in the Caribbean people. Wenn die asiatische und die europäische Kultur bei den Menschen in der Karibik auf die afrikanische Kultur treffen, rühren wir sie um und bewegen uns zu ihrem Takt. Wir drehen sie um und wir schaukeln sie und lassen sie klingen. Wir mischen sie und Herrgott nochmal ist der Rhythmus süß. Yes, my dear. Don't jump up to this, non-stop turn and twist. Out of his mercy. What's the turn of a guan? Dieses Land ist ein Vulkan an Talenten. Und deshalb lässt sich auch viel besser hier leben. Die sagen einerseits, respect you, wenn sie sagen, ist Schriftsteller. Der hier, das ist ein Sufferer. Das sagen sowohl die Rasta als auch die Christen. Die einfach sagen, und okay, der hat eine Schießerei mit dem Bullen gehabt, hat 10 Jahre abgesessen und ist nicht verbittert rausgekommen, nicht als Totschläger rausgekommen, sondern hat was draus gemacht. Was keineswegs so selbstverständlich ist im Hier und Jetzt auf Jamaika. Besonders seit die Philosophie der Rastafaris das Bewusstsein seiner Einwohner beeinflusst. Vor allem über ihre Musik, den Reggae, und jetzt dessen Weiterentwicklung, den Dancehall. Weiße stehen hier nicht nur im Ruf, langnasig und flachärschig zu sein, mit dem Pep von Porridge. Besonders Europäer sind verrufen als die Inkarnation von Babylon, dem Reich des Bösen, der Unterdrückung und Ausbeutung. Afrika hat jahrtausendlang Kultur gehabt, als die Europäer auf den Bäumen rumkletterten. Und das wurde dann immer vorenthalten. Das hieß, das waren Heiden und Wilde aus dem afrikanischen Busch, die nackt rumlaufen und Menschen fressen. Und die keine Seele haben. Und viele Schwarze haben sich auch dadurch einwickeln lassen. Oder aber, was auch meistens geschieht, if you can beat them, join them. Wenn du sie schlagen kannst, dann schließ dich denen an. Und deshalb haben sich viele dieser viele Onkel-Toms-Haltungen drücken lassen. Die Rastas waren die Gegenstimme dazu, indem sie von vornherein spirituell wie auch militant sofort ihre Stimme erhoben haben und sagten, wir sind geraubt worden, wie die Juden seinerzeit, nach Babylon und nach Ägypten. Wir leben in der babylonischen Gefangenschaft, wir sind hier unfreie Menschen. Und nach der Sklavenbefreiung sollten wir nicht mehr für einen weißen Mann arbeiten, sollten wir nicht mehr in Lohnarbeit gehen, sollten wir lieber Besenbinder sein oder Musik machen oder Kunsthandwerk machen, als irgendwo in Lohnarbeit gehen, wo sie in den schlimmsten Lebensumständen in den Slums von Kingston wohnten, mit einem Ungarn Stolz. Und dieser Stolz fiel anderen, ihren Mitbürgern, sofort auf. Sagt, der Typ hat nichts auf der Naht, hat keine müde Mark, aber der geht rum, als wenn der Kaiser von Äthiopien wäre. Mit Blick auf die Kolonialgeschichte auch der Karibik trifft diese Schilderung von Peter Paul Zahl sicher zu. Für die Rastafari-Bewegung ist die historische Rückbesinnung der Dreh- und Angelpunkt ihrer starken Identifikation mit ihren afrikanischen Vorfahren und der Nährboden für ihre Vision Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln. Das schließt den spirituellen wie militanten Widerstand gegen die Kultur und den Lifestyle der Weißen ein. Ein Widerstand, der indes oft über klassenkämpferische und anti-imperialistische Positionen hinausschießt und dann voller Selbstgefälligkeit und Selbstverherrlichung auf der einen und Ressentiments und Menschenverachtung auf der anderen Seite daherkommt. Die DJ Kings and Queens der Dancehall-Ära der 90er Jahre treiben diese chauvinistische Attitüde in ihrer Musik auf die Spitze. Andererseits machte ich bereits nach wenigen Tagen auf Jamaika die Erfahrung, dass seine Einwohner durchweg offen und unbefangen auf Fremde zugehen und geradezu begierig auf ein Gespräch sind und einen Gedankenaustausch. So wundert es nicht, dass ein kommunikativer und sensibler Einwanderer wie Peter Paul Zahl hier anerkannt und integriert ist. Davon zeugen nicht nur seine vielen schwarzen Freunde, sondern auch sein Engagement in Bürgerinitiativen. Neben spannenden karibisch-ethnografischen Kriminalromanen verfasst Zahl in seiner neuen Heimat Petitionen an Ministerien, zum Beispiel, damit Long Bay endlich ein Postamt erhält, damit die Wasserversorgung in Ordnung gebracht wird oder damit die Schulen bessere Lehrmittel erhalten. Er ist Präsident der Non-Voters Association, also einer Partei der Nichtwähler. Wir versprechen Blut, Schweiß und Tränen. Bis auf eine Ausnahme ein rein weibliches Kabinett, weil wir überzeugt sind, dass jedes Dschungelmädchen mit 4 Kindern besser mit Finanzen und anderen Dingen umgehen kann, als alle Premierminister und Finanzminister seit unserer Unabhängigkeit. Halbierung der Einkommen von Regierungsmitgliedern und der Polizei, ein gerechteres Einkommensteuersystem und die Einführung einer wirklichen Basisdemokratie. Unterzeichnet Peter Paul Zahl, Kingston, Jamaika, The Friday Herald, 30. April 1993. Fremde werden auf Jamaika nicht gezwungen, sich zu assimilieren, sondern Fremde treffen als Fremde aufeinander. Die wollen den anderen bis in den Knochenbau kennenlernen. Und im anderen erlebt man seine eigene Fremde. Was da ist auf beiden Seiten, ist eine riesengroße Neugier. Und das macht mir natürlich auch Spaß, wenn meine Neugier beantwortet wird. Jamaika ist für Peter Paul Zahl trotz seiner alarmierenden wirtschaftlichen Verhältnisse, trotz der verbreiteten Armut und Arbeitslosigkeit, das landgewordene Lebensgefühl des Easygoing, des Cool Running. Aus den Widrigkeiten des Lebens das Beste zu machen. Am liebsten, indem man sich in die Musik fallen lässt. Cool Man, soon come. Mach mal halblang, es wird schon werden. Jamaika ist Kuba in der Nuss, die gleichen Landschaftsvielfalt, nur auf engerem Raum. Jamaika ist die kulturelle Metropole der englischsprachigen Karibik. Durch die Universität, durch die Intellektuellen, durch die Musik, durch die Dancehall, also eine kulturelle Großmacht. Diese Großmacht wird gespürt, habe ich auf den Seychellen erlebt, wo Reggae-Musik gespielt wurde. Die habe ich in Namibia erlebt, wo Reggae-Musik gespielt wurde. Die wird in Westafrika gespielt, die wird in Ostafrika gespielt. Die wird von Maoris gespielt. Also die Schwarzen auf Neuseeland und Australien können total zustimmen, wenn Bob Marley singt, weil sie auch diese Rassenkonflikte in Australien haben und ungeheuer angeschissen worden sind als Urbevölkerung. Hier Lion you, Zion. I'm on a hook, you know. I'm on a good boss, you know. Right now, with him wild. With him wild. With him wild. Ice. Right on. Ivy. Das ist ein ungeheuer spannender Prozess, weil die Leute gerade hier auf dem Land eben nicht gebildet sind, sondern Hilfsarbeiter meistens, Handwerker, Bauern, Fischer. Das zweite auch der allgemeine Diskurs, der eben nicht abgehoben ist, sondern hier generell, das Ausgehen schon von der Populärmusik, ein unglaubliches Feedback immer herrscht. Dazu haben die auch eine Kunstform erfunden, nämlich die 45er Schallplatte, die auf der Rückseite Instrumentalfassung hat, die etwas anders abgemischt ist, sodass jeder, vom kleinsten Jungen bis zur Oma, die Chance hat, wenn er den Text falsch findet oder widersprechen will, ein Mikrofon in den Verstärker zu tun, und auf den gleichen Rhythmus zur gleichen Musik einen anderen Text zu machen. Vermischung und Fusion sind die Schlagworte, unter denen die Kultur in der Karibik ihren gemeinsamen Nenner gefunden hat. Auf einer breiten afrikanischen Basis. Trommel, Tanz, Trance und Gesang. Es gibt die One-Beat-Geschichte, wie in Afrika auch, dass der Takt mal gleich betont ist. Dann die Polyphon-Geschichten, wo verschiedene Polyrhythmen gegeneinander antreten, bis hin zu den religiösen Trommeln der Rastas, die den Ska zuerst geprägt haben, dann den Rocksteady und dann den Reggae. Also alles unglaublich tief in den Roots der Leute, basiert auf Volkskultur. Und auch die heutige Popmusik in der Karibik ist basiert auf Volksmusik und ist Volksmusik. Last night I drive a bulldozer right in the middle of my living room, yeah, yeah. It feels so nice to hold that forklift. It was like hell open all them for me. Zum Beispiel ungeintensiv diskutiert Sexualität. Und zwar in allen ihren Ausformungen. Auf der einen Seite unglaublich große Homophobie, also Schwulenangst, Schwulenfeindlichkeit. Auf der anderen Seite wieder ein ungewitziges Umgehen damit. Oder aber die Frauen schlagen mit der ungeheuren Power zurück. Ich weiß nicht, es gibt nicht mal einen Fachbegriff dafür, wie ein weiblicher Machismus auszusehen hat. Den gibt es hier. Den gibt es hier eindeutig. Gibt es Muchacha, kann man vielleicht sagen, im Spanischen. Der Muchachachismus oder so. Ich weiß es nicht. Aber es gibt einen weiblichen Machismus und vor allen Dingen, was wie in Westafrika auch, Menschen begreifen sich in der Karibik zunächst als sexuelle Wesen. Als soziale und sexuelle Wesen. Und nicht als Kopf. Und deshalb spielt auch Sexualität auch im Diskurs eine viel größere Rolle. Und solche Prozesse nachzuvollziehen, ist denn in Deutschland manchmal aufgenommen worden, der Autor sei machistisch geworden. Also der Bringer der Botschaft ist der Protagonist, was vollkommen Blödsinn ist, Autor und Protagonisten gleichzustellen. Miss Lou zum Beispiel fällt dazu nur ganz lakonisch ein, es mag sein, dass Gott die Frau aus der Rippe des Mannes schuf, aber heute sind wir das Rückgrat der jamaikanischen Gesellschaft. Abschied von Peter Paul Zahl, Abschied von Jamaika, beinahe. Denn sozusagen als Sahnehäubchen gibt es noch ein köstliches anarchistisch-literarisch-musikalisches Crossover. Ein Rezept aus Peter Paul Zahls ethnografischem Kochbuch Geheimnisse der karibischen Küche. Wahlkämpfer, sowie als so musikalisches Sorbet Chicken George, eine waschechte Reggae-Master aus Köln. Wer ist weiß? Die Konservativen. Wer ist rot? Die Kommunistische Partei. Wer ist orange? Die Sozialdemokratie. Ohne Gewürze sind Politiker völlig ungenießbar. Parteien sind dazu da, auf Eis gelegt zu werden. Man nehme eine Tasse weißen, überstarken Rum, eine Tasse Campari, zwei Tassen Orangensaft, einen halben Teelöffel Muskat, einen halben Teelöffel Zimt, einen halben Teelöffel Angostura. Mische alle Zutaten, gieße sie in Gläser mit viel gestoßenem Eis, schwenke das Glas gut und poste deinen Freunden zu. Nur so sind Wahlkämpfer genießbar. Take a time, take a time, take a time. No need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. Take a time, take a time, take a time. No need to hurry, no, no, no. Take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. time, no need to hurry on. Jamaika Mon Amour, Peter Paul Zahls Gegenwelt von Ursula Rütten. Sprecher Christine Pucciata, Marius Marx und die Autorin. Realisation Eberhard Klasse, Claudia Peike und Rolf Knapp. Die glorreichen Jahre des Reggae lagen zwischen 1968 und 1982, eine Zeit, in der der Globus die Musik Jamaikas entdeckte, in der die lauteste Insel der Welt sich Gehör verschaffte mit fröhlichen und ernsten Songs über einen irgendwie gearteten Aufbruch zwischen Spiritualität und Revolution. Die Militanz des Reggae passte zur Militanz des Punk und eine Zeit lang ging die Kultur der schwarzen Sufferers, wie sie sich selber nannten, und die der aufständischen Stadtjugend eine fruchtbare Liaison ein. 1976 war ein bedeutsames Jahr für den Reggae. Da sang etwa Delroy Washington von den Freedom Fighters. Oh yeah, oh yeah. Freedom fighters, it's time.

Hawaiian shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil-os man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Max Romeo mit Chase the Devil. Produziert und co-komponiert wurde das Album War in a Babylon von Lee Perry. Perry, genannt der Upsetter, ist einer der großen Irren der jamaikanischen Musik. Er entdeckte Bob Marley, er entwickelte den Reggae aus dem schnelleren Rocksteady und er gehört zu den Erfindern des Dub, jener jamaikanischen Spezialität, aus B-Seiten Kunst zu machen. Dub ist heute auf jeder Elektronikplatte jenseits von Techno zu hören. Lee Perry lebt heute in der Schweiz, nachdem er in einem Anfall geistiger Umnachtung sein berühmtes Studio in Kingston angezündet hatte. Hier war er noch auf der Höhe. What you shall reap of being a bend. You light the fire to burn this naya, but it no work out. You're just a weak out, you're. You send your big neck police friend if he come cool I up, but it no work. For Jaja walk right in and cool up the scene. You get a jerk. For dead I could they trust in Jah. Shall be like Mount Zion high. That shall never remove it higher. But abide it for rival Jaja. The knife that stick the sheep, I go stick the goat. Gonna feel when the knife is at your throat. For sowing bring reaping, and reaping is harvest. The seed that you sow, yeah, that's what you shall reap, yeah. And salvation, whom shall I fear? Jah the protector of my life, of whom shall I be afraid? Yeah. Hypocrite in a bright light, parasite in a dim light, dreadlocks in moonlight, ballad at sunrise. Oh. Jaja is a shepherd, I shall not want. Do you hear? Do you see? Jaja is a shepherd, I shall not want. You send your big neck police friend, he come cool I up. But it no work. For Jaja walk right in and cool up the sea. You get a jerk. You get a jerk. You set your spot to catch a wheel. If you did it. the shark was on your trail. He couldn't work. He couldn't work. He couldn't work. Dreadlocks in Moonlight. Lee Perry, Studiozauberer und Madman, 1976 im Jahr des Reggae. Bandenkämpfe und Schießereien gehörten zum Alltag im Jamaika jener Tage, wo sich die beiden großen politischen Parteien, die Sozialisten und die proamerikanische Labour Party, offen bekriegten. Die Stimmung der Gewalt ist in vielen Hits gegenwärtig. Titel wie War in a Babylon oder Police and Thieves sprechen für sich. Andere Songs betonen mehr das Bild des Sufferers, des Märtyrers, der unter dem Babylon-System leidet. Bunny Wailer, der frühere Gefährte Bob Marleys bei den Wailers, singt anrührend von seiner Zeit im Gefängnis. Er war wegen Marihuana-Besitzes verhaftet worden. Battering Down Sentence, Bunny Wailers musikalische Autobiografie aus Blackheart Man, einer der besten Reggae-LPs, veröffentlicht 1976. Conviction, yeah. Battering down sentence, fighting against conviction. I find myself growing in an environment where finding food is just as hard as paying the rent. In trodding these roads of trial and tribulation, I've seen where some have died in desperation to keep battering down sentence, fighting against conviction, battering down sentence. Fighting against conviction. In a family of ten and raised in the ghetto, hustling's the only education I know. Can't grow no crops in this concrete jungle. A situation like this is getting too tough to handle, to keep battering down sentence, fighting against conviction, battering down sentence, all day long, fighting against conviction. A pregnant woman, yes, and five kids to care for. Can't cool my heels, I've got to do the town. Skillful as I am, the jailer man is bound to find me. I pray the day will come when I shall be free from battering down sentence, fighting against conviction, battering down sentence, all live long day, fighting against conviction. To be trapped and caught and taken before judge and angry jury, pleading before men who seem to have no mercy. Can't afford to find myself down in the dungeon. I've got to stay free so that my kids won't be battering down sentence, first conviction. Battering down Satan all live long day now, fighting against conviction. Now a fugitive at large, could this be my destiny? With no one to care for the welfare of my family. In solitude I found new faith and hope, in this I'll be secure. For mind and soul would soon be weary, just couldn't take no more. Battering down sentence all live long day, fighting against conviction. Children hear me when I say, battering down sentence conviction. Hear me when I sing my song, battering down sentence. Bunny Wailer, Battering Down Sentence. Als ich die Songs für diese Sendung ausgewählt habe, habe ich am Ende entdeckt, dass alle aus dem Jahr 1976 stammten. Das war ein Rückblick auf die große Zeit des Reggae. So wie die Musik mit den langsamen, schiebenden Bässen die älteren Stilistiken von Ska und Rocksteady abgelöst hatte, ging Reggae in Ragga und Dancehall über und hinterließ schließlich mehr als einen Fingerabdruck auf Jungle und Drum and Bass. Dabei blieb allerdings der internationale Anschluss Jamaikas auf der Strecke. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte der jamaikanischen Musik von 1958 bis 1993 ist nachzuhören auf der schönen Compilation Tougher Than Tough – The Story of Jamaican Music. Morgen im Dschungel eine Musikreise durch Ghana. Es verabschiedet sich Ulrich Bassange mit den Mighty Diamonds. Right Time ist, Sie erraten es, ebenfalls 1976 erschienen und auf dem Sampler Beyond the Frontline zu finden. When the fire. clappity, clappity, clappity, clappity high. Roast fish and cornbread, hey, hey, hey, oh. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread is a vital food, yeah. And from it vital, vital, yeah. And from it vital, vital, yeah. Hallelujah. And your gratitude. Dread not and be not too. Skunk it in the box, yeah. Yeah, rock it in the buck, yard. Yeah, yeah. Dobie tire, Roby tire, Scroby tire. Yeah.